Hoch die Tassen, wenn du so spritzen kannst. Haribo macht ihn nur so. Und nach eben so. Nimm den Pusten nicht so schwer, jetzt kommt der Pustinettenbär. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Mit Kräuter Pustinetten, Pustinetten. Kinder lieben Schwerterbücher. Ich verfolge dich in der Stadt und werde dich in allem wahr. Ich zerre dich in den Kopf und rein. Wenn du denkst, da wolltest du hinein. Ich leg deinen Willen still und du tust alles, was ich will. Ich hämmer dir die Werbeslogs ein und du kaufst deine Zähne rein. Ich hämmer dir die Werbeslogs ein und du kaufst deine Zähne rein. Ich bin der Werbeslogs und ich hab nichts verloren. Du siehst nur Feuer in dich, der deine Blinde bewahrt. Ich sag nur, wie glücklich wir sind und du glaubst mir deine Sinn. Du bist ein Konsumtourist. Lass alles, was du bist. Ich hab's über die Konsumrennbahn. Und du kaufst alles in deinem Bar. Ich bring dich nach Haus, doch du hängst nur rum. Lass dich in Ruhe, bin alles zu stumm. Der Gastüten, ich schmeiß ihn gleich weg. Warum kommt er raus, bestimmt kein Dreck. Der Gastüten, ich schmeiß ihn gleich weg. Warum kommt er raus, bestimmt kein Dreck. Ich bin der Wärmstürmer und ich hab nicht meine Hand. Du siehst aus, wer ist nicht mehr. Deine Blätter war. Ich sag dir nur, wie glücklich wir sind. Und du kommst hier in deinem Sinn. Ich sag dir, wie frei wir sind. Dankeschön. Tschüss.